Bald ist schon der 8. März, das bedeutet, der Weltfrauentag steht vor der Tür. Anlässlich dessen veranstaltet die CAU einen Frauenvortragsmarathon. Bei dem Event soll es darum gehen, dass Frauen an der CAU sich und ihre Arbeit präsentieren können. Daher konnte jede Frau von Studentin bis Professorin einen Vortrag für die Veranstaltung anmelden. Die Vorträge sind unterschiedlich lang und über den Tag verteilt. Für jeden Hörer oder jede Hörerin wird was dabei sein, denn dieses Jahr wird aus vielen verschiedenen Bereichen etwas vorgestellt. Es wird außerdem möglich sein, im Nachhinein mit den Vortragenden ins Gespräch zu kommen. Aber wir haben jetzt schon Susanna Milea bei uns, die einen Vortrag hält und uns einen kleinen Vorgeschmack gibt. Susanna ist 22 Jahre alt und studiert Psychologie in ihrem letzten Bachelorsemester. Dein Vortrag mit dem Titel Mentale Gesundheit bei Menschen mit Migrationshintergrund ist um 16.30 Uhr an dem Tag. Erzähl uns doch ein bisschen, worum es da geht. Ja, ich möchte einen kleinen Einblick in psychologische Forschung geben und so ein bisschen darüber aufklären, nach welchen Kriterien man da geht und wie solche Studien ablaufen und welche Probleme wir dabei beispielsweise auch im deutschsprachigen Raum haben und ja, welche Ansätze es da vielleicht auch für die Zukunft gibt. Du studierst ja Psychologie und bist selber Person mit Migrationshintergrund und hast daher einen direkten Bezug zum Thema. Hast du aber auch schon mal im Rahmen deines Studiums zum Beispiel in Form einer Hausarbeit oder was Ähnliches dieses Thema bearbeitet? Oder ist das etwas, was du ausschließlich für den Frauenmarathon wissenschaftlich aufgearbeitet hast? Ursprünglich hatte ich mich damit auseinandergesetzt, weil das die Nebenfrage für meine Bachelorarbeit sein sollte. Habe aber dann schnell gemerkt, dass das Thema einfach viel zu breit ist und mich dann mit meinem Betreuer zusammen hingesetzt. Und dann haben wir beschlossen, das tatsächlich nicht mit in meine Bachelorarbeit reinzunehmen, weil es einfach viel zu schade gewesen wäre. Ich hätte das Thema wirklich irgendwie nur ganz grob anschneiden können und überhaupt nicht in die Tiefe gehen können und hätte meine Hypothese auch gar nicht wirklich beantworten können. Genau, daher habe ich das weggelassen und als ich vom Frauenvortragsmarathon gehört habe, dachte ich, Mensch, das wäre klasse, dann könnte ich meine ganze Literaturrecherche und alles, was ich mir da so ein bisschen angeschaut habe, nochmal, ja, könnte das einfach nochmal nutzen und die breite Masse daran so ein bisschen teilhaben lassen. Ja, warum gerade das Thema? Also was liegt dir da besonders am Herzen und was möchtest du mit deinem Vortrag vermitteln? Ich finde das einfach total wichtig, dass man schaut, welche Vulnerabilitäten Menschen haben und inwiefern man in der Psychotherapie damit vielleicht einfach besonders umgehen muss. Und ich habe das Gefühl, dass das ein Bereich ist, wo aktuell noch nicht genug getan wird, aus psychotherapeutischer Sicht. Genau, bin da auch in meiner Recherche auf ganz spannende Fragen gestoßen, wo ich einfach total Spaß dran hatte, mir das nochmal genauer anzuschauen. Jetzt habe ich deine Frage vergessen. Was du vermitteln möchtest. Achso, genau. Ich finde, es ist einfach wichtig, dass man sich aus psychotherapeutischer oder aus Forschungssicht anschaut, welche Bedürfnisse besondere Menschengruppen haben, ob sie besondere Bedürfnisse haben und wie man denen besser nachkommen kann aus der TherapeutInnen-Sicht. Als Woman of Color ist die Diskriminierung, die du und ja auch ich selber erfahren, noch ein wenig anders. Und teilweise habe ich das Gefühl, dass gerade die Intersektionalität leider ein wenig kurz kommt. Und das auch am Weltfrauentag. Inwiefern hängt da deiner Meinung nach das Frausein und der Migrationshintergrund zusammen? Und wie kann das die mentale Gesundheit Betroffener beeinflussen? Das ist total spannend, dass du das ansprichst. Also in der Psychologie gehen wir immer von einem Vulnerabilitätsstressmodell aus. Das bedeutet, dass wir uns anschauen, inwiefern Menschen vorbelastet sind und gucken, wie diese Vorbelastungen, also was passiert, wenn diese Vorbelastungen auf Stress wie, weiß ich nicht, irgendwelche Lebensereignisse zusammentreffen. Und dabei ist halt ganz eindeutig, dass Frauen ganz andere Vulnerabilitäten haben als Männer. Und wenn das zusammentrifft mit rassistischen Alltagserfahrungen, dann gibt es da ganz große Unterschiede. Genau, also das ist ein Thema, das ich auch selbst total wichtig finde und auch in meinem Vortrag nochmal besonders beleuchten werde. Das ist schön zu hören. Ich freue mich auf deinen Vortrag. Nun bist du ja aber nicht die Einzige, die dort eine Präsentation hält. Wie sieht's denn da aus den anderen Fächern und Fakultäten? Kannst du uns von weiteren anstehenden Vorträgen ein bisschen was erzählen? Oder irgendwas, was du vielleicht von Kommilitoninnen gehört hast? Ich habe mir die Liste tatsächlich angeschaut und mir ist aufgefallen, dass ich die anderen Frauen nicht kenne. Also ich kenne keine andere Frau, die da einen Vortrag halten wird und bin selbst total gespannt, was da auf uns zukommt und freue mich auch total drauf, mich da hinzusetzen und zuzuhören und am Ende irgendwie total bereichert nach Hause zu gehen. Ja, darauf hoffen wir alle.